Epoden XV–XVII von Epoden und Oden diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Epoden und Oden von Horaz übersetzt von Johann Heinrich Voß Epoden XV–XVII XV an Neaera Nacht war's und hell strahlte der Mond am heiteren Himmel. Den kleinere Stern umfunkelten, als du, zu höhnen bereit die Gewalt allmächtiger Götter, den vorgesagten Eid mir schwurst. Enger, wie Efeu gerang, einschnürt den erhabenen Eichstamm mit zähen Armen angeschmiegt, weil den Schafen der Wolf und dem Seemann feindlich Orion das Wintermeer auftürmete, weil ungeschorne Haare die Luft dem Apollo bewegte, sollt unserer Liebe Bund bestehn. Ha, bald wirst du mit Gram mich tapferen kennen, Neaera, denn wenn sich Flaccus fühlt als Mann, duldet er nicht, dass du ewig dem Günstlinge Nächte gewährest und sucht im Zorn ein gleiches Herz. Trotzig entsagt er auf immer der nun anstößigen Schönheit, wenn recht der Eifer ihn durchdrang. Doch du, wer du auch bist, glückseliger, welcher ob meinem Unglück einher voll Stolzes geht, seist du reich an Herden und reich an unendlichen Äckern und ströme Gold Pactolus dir, wärst mit Pythagoras Sätzen vertraut, des zweimal Gebornen und weiche Nireus dir an Reiz. Weh, wie wirst du so bald die gewechselte Liebe beklagen? Ich aber lache dann wie du. 16. An das römische Volk. Schon das zweite Geschlecht wird verzehrt durch Bürgerbefehdung, und Roma selbst von eigner Kraft bewältigt sinkt. Die zu verderben umsonst anwohnende Marser getrachtet, umsonst Porsinna drohend mit Etrusker Macht, die nicht Spartacus Grimm noch Capua werbend um Vorrang, noch ungetreu in Neuerung der Allobrog, nicht blauäugige Horden der rauen Germania jemals gebändigt, noch der Väter Abscheu Hannibal. Diese verderben wir, frevler Geschlecht, fluchschwangeren Blutes, bis wiederum Raubwild die Einöd überschwärmt. Bald, ach, steht der Barbar siegreich auf geäscherten Trümmern. Sein Reiter trabt mit lautem Hufschlag durch die Stadt. Und die Wind und Sonne verschont, die gebeine quirinus o greuel anblick streut umher sein übermut jetzt ratschlagt ihr vielleicht in gemeinheit oder die bessern ob rettung euch von solcher drangsal werden mag aller meinungen soll der beschluß sein wie der phokäer gesamte stadt nach grausem eidschwur flüchtete fern von herd und vater gefüllt und zur wohnung die tempel dem eber nachließ und dem räuberischen wolf gehn wir wohin auch trage der fuß wohin durch gewog auch uns notus ruf und ungestürmer africus billigt ihr oder ersinnt noch besseres einer wohlauf denn mit guter vorschau säumt ihr noch besteigt den kiel doch dies schwören wir alle sobald aufstrebend vom abgrund der felsen schwimmt soll nicht die heimkehr greuel sein nicht gereue nach hause gewendete segelung wann erst des padus flut matinums schroffes haupt umspült oder ins meer vorläuft der erhabene apenninus und ungetüm durch neue wollust mißgepaart seltsamer trieb daß gern sich die tigerin gattet dem dammhirsch daß ehebruch die taube mit dem weiher übt wann zutrauliches rind nicht zagt anfunkelnden löwen und salziger meeresflut zottenlos der Bock sich freut. Dies und alles, was sonst abschreckt von der lockenden Heimkehr, mit Fluch beschwörend, wandern wir die ganze Stadt. Oder wer törichtem Schwarm sich enthob, was zag und entnervt ist, das brüte hier auf ungeweihtem Polster fort. Ihr voll Tugend und Kraft, enthaltet euch weibischen Klagens und flieget am Etrusker Meergestad entlang. Unser harrt der Umströmer Oceanus. Felder, o suchet die Segensfelder und des Heils Eilande dort, wo der Ceres die Erd ungepflügt sich jährlich verzinset und ungeschneitelt immer blüht der Rebenberg. Wo Fruchtzweige sich blähn des niemals täuschenden Ölbaums und voll die braune Feige schmückt den Mutterstamm. Honig aus Eichengeklüften herabrinnt und den Gebirghöhn der rasche Quell in lautem Wellengang enthüpft. Ohne Geheiß dort kommen zur schäumenden Gelte die Ziegen und heim mit straffem Euter kehrt die frohe Trift. niemals schaden dem viehe verpestungen. Keines Gestirnes Entflammung dort kraftlose Herden ungezähmt. Auch kein nächtlicher Bär umbrummt die Hürde des Schäfers. Noch schwillet tief von reger Natternbrut die Flur. Mehrerem noch erstaunen wir Seligen, wie mit des Regens ergossenem Absturz Eurus nie das Feld zerschwemmt. Noch in trockener Scholle der fruchtende Same versenkt wird. Da Näß und Glut der Götterkönig mäßiget. Dorthin ruderte nie die argonautische Fichte. Noch trat die unschamhafte Kolcherin den Strand. Nie auch drehten die Rahen dahin sidonische Segler. Und nie die arbeitsame Schar des Ithakers. Jupiter sonderte selbst die Gestad hier frommem Geschlechte. Da goldne Urzeit er in Erz entwürdigte. Hart aus Ehernem schuf er das eiserne Alter, aus welchem ein gutes Glück, weissag ich, Fromme mahnt zur Flucht. 17. An Canidia. Horaz. Schon überwältigt streck ich deiner Kunst die Händ im Staub und flehe bei der Macht Proserpinas und bei Dianas nie verletzter Allgewalt, auch bei den Büchern kräftiger Bannsprüche voll, die hoch vom Himmel feste Stern herunterziehn. Canidia, lass den Zauberanruf endlich ruhn und löse rückwärts, löse doch der Rolle Schwung. Bewegt ward Nereus Tochtersohn von Telephus, obgleich er trotzig gegen ihn geschart ein Heer, der Myser und geschärfte Wurfspieß ihm geschnellt. Mild salbten Trojas Frauen ihn, der den Hunden schon und Geiern dalag, Hektors Leib des Mordenden, nachdem der König vor der Stadt fußfällig, ach, den starren Sinn des Peleionen angefleht. Aus harter Bälge Borstenwuchs enthüllete das Rudervolk des schwer versuchten Ithakers durch Circes Huld die Glieder. Schnell kam Sinn und Laut zurück und kennbar Menschenwürd ins Angesicht. Genug und mehr schon büßt ich dir der Strafen ab. Du aller Krämer und Matrosen Lieblingin. Hin floh die Jugend und der Scham Leibfarb entschwand dem Antlitz, wo fahl gelbe Haut Gebein umhängt. Dein zauberbalsam bleichte machtvoll mir das haar. Nie folgt der arbeit kurze frist nur auszuruhn. Nacht drängt den tag fort, tag die nacht, doch nimmer wird erleichterung der eingezwängten herzensangst. Ja, glauben muß ich armer, was unglaublich schien. Sabella Bannspruch dröhne dumpf ins herz hinein, und oft vom Marsermurmel sei zersprengt ein Haupt. Was willst du noch? O Meer und Erde, weh, ich brenn! Entflammter als der schwarz umströmte Herkules vom Blut des Nessus, als des feuerbrausenden Sikanenberges Lohe. Du bist dürr verstäubt, ich, ungestümer Winde Hohn, aufwirbele, fort glühst du, Werkstatt kolchischer Giftmischerei. Welch Ende harret meiner noch, und welcher sollt? Sag an, ich werde, was du auflegst, treu bestehn, dich auszusöhnen stracks bereit, ob du's verlangst mit 100 Stieren, ob mit lügenhaftem Ton der Leier. Du Schamhafte, du, o Fromme, sollst einher durch Sterne wandeln wie ein goldner Stern. Von Helenas gekränktem Leumund zwar empört, gab Kastor und der Zwillingsheld dem flehenden Hochsänger sein entnommenes Augenlicht zurück. Auch mich, du kannst ja, lass des Wahnsinns wieder los. O du, von keines Vaters Schmach besudelte, kein altes Weib wohlkundig aus der armen Grab am 9. Tage Leichenasch umherzustreun. Dein Herz ist menschlich, rein die Hand, es sproßte dir aus eignem Schoß dein Punctumeus, deines Bluts gefärbte Tücher hat die Hebamm abgespült, so oft vom Lager, tapfre Wöchnerin, du sprangst. Antwort der Canidia: Warum mit Flehn mein fest verschlossenes Ohr bestürmt? Nicht tauber sind Felsriffe nackten Ruderern, woran Neptun erhobne Salzflut winternd schlägt. Ha, ungeahndet hättest du die Kotytien verlacht, enthüllend und des freien Amors Dienst? Als Pontifex der Esquilinen Zauberei straflos die Stadt mit meinem Namen angefüllt. Was hätt ich denn, Pelignor Mütterlein, bestellt, um reichen Lohn und schnell entscheidendes Gift gemengt? Doch spätres Schicksal, als du wünschest, harret dein. elendes leben voll von unmut lebst du so daß neuen stets und neuen martern du genügst ruh wünscht des pelops vater der um hochverrat dort ewig darbt am vollen festmahl tantalus ruh wünscht prometheus ausgespannt dem adeler es wünscht zur berghöh aufzuwälzen sisyphus den marmorfelsblock aber zeus ausspruch verbeut's bald sinnst du einen jähen sprung hochher vom turm und bald des norischen dolches stoß gerad ins herz umsonst auch band um deine kehle knüpfest du vom dumpfen lebensüberdruß geängstiget dann sitz ich auf des feindes nacken wie zu roß dann soll die erde weichen meinem übermut ich deren macht bewegung wachsgebilden leiht wie selbst du lauscher wohl bemerkt und die vom pol herunterreißen kann den mond durch banngetön die auch den staub verbrannter leichnam auferweckt den becher auch der liebesglut zu mischen weiß soll klagen daß an dir sich meine Kunst verfehlt? Ende von Epoden 15 bis 17 und Ende von Epoden.